gesprochen. Okay. Gut, seit bevor der jemand eingibt, da muss ich nicht mitschreiben. Ja. Okay. Ich werde es von Ihrer Seite aus tragen zum Stopp der letzten Stunde. Stopp letzte Stunde? Das ist aber immer gerne tragen. Computerprogramme. Jeden Tag von einem Ort. Das ist alles gemeint. Informatik umfasst alle Bereiche, Erweiterung und das Gerät ist Informatik. deren Speicherung, Vorgesetzungsrechnung, bis hin, dass diese Informationen aufgegeben werden oder auch verteilt werden. Dann Unterschiede werden zwischen theoretischer, technischer, praktischer und angewandter Informatik. Ja, und die meisten werden jetzt an Rechner denken, an Computer, es werden Medizin damit denken, aber Informatik ist tatsächlich sehr viel weiter, muss ich sagen, breiter. Natürliche Sprache ist ja auch eine Sprache. Und den gegenüber stehen heute normale Sprachen, Computersprachen. Die haben per se die Eigenschaft, dass sie eben wohl definiert sind, dass dort genaue Grundlagen gegeben sind, wenn Sätze einer formalen Sprache aufgenommen sind. Das ist sehr viel exakter als die Grammatik bei der natürlichen Sprache. Aber es ist trotzdem möglich. Ja? Und von daher kann man fragen, ja, wie viel Information wird denn transportiert? Ja? Gibt es sowas wie Doppelung in der Sprache? Sowas wie die Redundanz. Und wenn Sie dann in andere Bereiche reinschauen, etwa in Willensbildungsprozessen, politischen Umfeld, dann werden Sie dort auch vieles erkennen, gerade beim Spielregelungsinformatik zu machen. Und was heute immer klarer wird, ist, auch Theologie. Insbesondere die Genetik hat unglaublich viel mit Informatik zu tun. Das ist ein Bereich, die Genetik, der sich heute mit der Informatik in so einer intensiven Wechselbeziehung befindet und die sich gegenseitig weiterentwickelt. Aber auch mehr in dem Bereich der Telekommunikationstechnik, was ganz viel mit Informatik zu tun hat. Verkehr hat zunehmend mit Informatik zu tun. Also das Thema durchzieht so querschnittlich alle möglichen anderen Bereiche, weil einige andere Wissenschaften auch mit dabei kommen. Informatik bis heute akzeptiert in allen möglichen Wirtschaftszweigen und ganzen Bereichen. Über 15 Wissenschaft, Technik unterwegs, Forschung, Produktion, Selbstverwaltung, Beziehung und so weiter. Überall Einfluss Informatik in der Arbeit idealerweise so, dass sie die Arbeit erleichtern. Aber wir müssen auch ehrlich sein, zu sagen, dank des Einsatzes von Computernutzungen heute und den Wirkungsfetten, da ist leider auch ein bisschen was dran. Das heißt, wir haben immer wieder so Schwierigkeiten. Neuestes Beispiel dafür. Wer von Ihnen mal Eindruck hat heute Morgen Nachrichten gehört? Ja, das sind doch meine Einzigen. Also, ich lese morgens keine Zeit, aber ich habe eine Nachricht gesagt. Das war die, dass die Webseite der amerikanischen, westamerikanischen Regierung zur Gesundheitsfürsorge gebaut wurde, nicht funktioniert. 300 Millionen reingesteckt, 55 verschiedene Unternehmen beauftragt und es funktioniert nicht. Ja, im Wunder, die haben an ihrer Präsenz bei der NSA. Und Snowden ist in Russland. Dann kann das nicht funktionieren. Aber es zeigt Ihnen, man versucht sehr viel mit Informatik zu machen. Und häufig klemmt es. Naja, die Gründe liegen in Wahrheit nicht darin, dass Snowden jetzt in Russland ist. Dass die ganzen Spezialisten bei der NSA sind. Die Gründe sind sehr viel vielschichtiger und zu Beginn häufig Kommunikationsmissverständnisse. Ja. Also, bevor die Maschine programmiert wird, ja, auf der Website, müssen ja erstmal Menschen miteinander reden. Aber der eine Mensch hätte gern was, der andere Mensch wird in der Lage, das zu realisieren. Also Software-Ingenieur, Techniker. Und die beiden müssen jetzt erstmal anfangen, sich zu verstehen. Und jetzt kommt noch was ganz, ganz Wichtiges dazu. Wenn Sie irgendein Problem Software entwickeln, ja, dann wollen Sie ja mit dieser Softwarelösung dieses Problem oder diese Aufgabe nicht einfach nur sehr viel schneller und vielleicht auch fehlerärmer durchführen. Weniger fehlerbehaftet durchführen, sondern es wird natürlich sehr vieles an Zuständen ändern. Ja? Also ein Beispiel dafür. Nehmen Sie mal das Telefon. Ja? Also wir telefonieren auch alle mit Smartphones. Es gab auch früher mal Bildschirme. Ja? Und es gab eine Zeit vor dem Bildschirm. Wer von Ihnen weiß, was in der Zeit vor dem Bildschirm gemacht wurde? Wer hat das? Jawohl, da gab es eine Vermittlung. Und was hat man da gemacht, wenn man Gespräche wollte? Richtig, ja, so hat man angerufen, der Telefonzentrale, und es konnte gar nicht woanders angerufen, man hatte immer eine Telefonzentrale. Und da hat man dann gesagt, ich hätte ein Gespräch gerne mit Mr. Miller aus Chicago. Und dann sagte der Dame, welchen von den 5000 in Chicago, nachdem es geklärt war, wurde gestellt. Ne? So. Und irgendwann hat man AT&T, die waren da ganz dick im Geschäft, ja, mit diesen Telefonanlagen und den Telefonzentralen. Irgendwann hat jemand hochgerechnet und stellte fest, dass der Tag ist nicht allzu fern, in dem es so sein wird, dass die eine Hälfte der Menschheit telefoniert und die andere Hälfte der Menschheit sitzt in den Telefonzentralen und stürzt. Ja, dann hat man das Gegenteil. Also den Zeitpunkt, den haben wir schon lange überschritten. Und was ist das Revolutionäre, was zwischendurch passiert ist? Das war tatsächlich die Erfindung der Menschheit. Ja. Also, ich bringe das Beispiel, um zu zeigen, einfach nur den Anruf verbessern, ja, mit der Telefonzentrale, vielleicht durch irgendein elektronisches Telefonsystem, haben Sie heute schon diese Kinokarten gestellt, ja, meldet sich irgendein komisches Reservierungssystem. Also, hätte man sich überlegen, nur so was in die Telefonzentrale setzen, wenn sie noch überlegen, dann etwas machen, was schneller stöpselt, dann ist schön. Ja. Hätte aber nicht den Durchbruch. Den Durchbruch brachte die Wählschaltung mit allen Punkten dran, fast alles. Denn hier wurde ein Teil der Gesamtaufgabe in derselben Zeit vom Operator in der Zentrale auf den Kunden, der telefonieren möchte, verlagert. Ja. Er hat jetzt die Nummer gehabt und hat gewählt und hat damit über das Wählen der Nummer eigentlich bestimmt, wen er anruft. Ja. Und das ist jetzt etwas, das kann man wirklich sehr unautomatisieren. Und damit hat man es geschafft, dass so viel telefoniert werden konnte. Ja. Und ohne diesen Schritt über die Telefonwertscheibe wäre heute das Mobiltelefon wahrscheinlich mit dem Snapchat aber nicht mehr. Das war der entscheidende Schritt. Und genauso ist es mit Informationssystemen, ja, mit Software. Denn wenn Sie sowas entwickeln und es wird eine Bedeutung haben, dann genügt es in der Regel nicht, dass das sowieso schon geht, schneller irgendwie zuverlässiger zu machen, sondern da muss sich am Zuschnitt der Aufgaben noch was ändern. Wir müssen auch neue Sachen möglich sein. Ja. Und das ist der Haken. Stellen Sie sich mal vor, Sie hätten irgend so ein Ding, so ein Problem, das man plötzlich gerne Software gelöst. Und jetzt reden Sie hier mit mir mit so einem Entwickler. Was hätten Sie denn gerne gelöst? Martin Sitzel. Martin Sitzel. Und es war, sollten sich mal mit der Standard-Template-Library befassen und mit statischer Metaprogrammierung, weil da kam schon ganz schön Sachen gemacht in Mathe, zum Beispiel direkte funktionale Programmierung, jetzt kann man Compiler übertragen. Was hilft Ihnen das so gut zu sehen? Genau. Ne? Das waren jetzt alles spanische Dörfer und da waren wir zum Abfahrt. Keine Hilfe. Aber so ist das, wenn Sie sich die Anwender und Softwareentwickler nicht sagen. Ne? Also, der eine hat ein Problem mit Mathe. Das sagt vielleicht der Softwareentwickler auch gerade, aber habe ich auch mal. Das ist schon schön, dann weiß er, was ich machen kann. Aber das hier als Nutzerin, der in den kommt, ist einfach bringt nichts. Und vor allen Dingen existiert noch keine Vorstellung davon, was Sie in einer solchen Software machen können. Weil, wie gesagt, dadurch wird sich ja die Arbeitsweise von Ihnen mit der Mathematik verändern. Das ist der entscheidende Punkt. Das heißt, hier muss man auch sehr gründlich an einer Vision arbeiten, was es so einmal heißen soll. Also man kann sagen, wir brauchen so ein Ding, damit überhaupt was geht. Aber wie es dann genau geht und wie es ausgeschaltet ist, das ist nicht so klar. Und da haben sie heute noch die Vorstellung, dass viele Leute denken, okay, dann setze ich mich mal hin, trinke ein Glas Rotwein oder auch ein Pfeilchen, was auch immer, und entwickle so eine Vision, ja, nicht an der Grenze zur Halluzination. Und das wird dann entwickelt. Ja. Das sind Maisgrenzen, in die Hose, weil es sind viel zu große Würfel. Ja. Was da alles anhängt, das kann der Anwender beurteilen und das können die Softwareentwickler beurteilen. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass man sich einer solchen Mission hineinnimmt. Wahrscheinlich auch nicht schlecht. Auch ein Teil ist Ingenieursmethoden bestimmt, zum großen Teil ist es auch Erfahrung. Und das insgesamt, das sind die Probleme, die heute dahinter liegen, wenn solche großen Softwares eben nicht funktionieren. Ja? Diese Webseiten von Obamacare, da so was weiß ich, wie viele Millionen Menschen auf. Ja, und wir haben alle ganz unterschiedliche Bedürfnisse, es kann alles Mögliche schiefgehen und schwuppdiwupp, das passiert dann auch. So ein Problem in viel kleinerem Maßstab haben Sie heute hier in der Uni mit dem Campus-Management-System. Das würde auch schon seit 2 Jahren laufen, aber hier haben sich dieselben Probleme in kleinen gegeben. Und wenn Sie jetzt mal ein bisschen aufmerksam verfolgen, dann stellen Sie fest, überall, wo solche Systeme gebaut werden, ist. Ja, ich persönlich, wenn wir ein System ein, wo es nicht geklappt hätte, ja, wo die Entwicklungskosten in dem Land eingehalten wurden und wo so ein großes System künftig kam. Wird im Moment nicht rein. Wenn ich ein bisschen nur nachdenken könnte, dann bestimmt 10 Minuten, aber wenn ich es nicht so mache. Denn über die man zum Teil übrigens auch im Land über Schweiz aus dem Land hat. Ja. Also die Politik läuft ja immerhin ganz wenig Jahre Verspätung. Ja. Aber so eine komische Arbeitsamtssoftware oder so eine Software der Bundeswehr oder von der Polizei und die neuen Mobilen, die kommuniziert wurden und so, manches Schweigen. Das war ein Blöder. Okay, also. Sie sehen, ein interessantes, spannendes Gebiet, aber mit ganz schön vielen Fallstrecken. Und ja, häufig ist es so, dass zunächst mal initial die Arbeit falsch wird. Aber es entsteht neue Arbeit. Sehr gut. Ja, und das entstehen meine Arbeitsformen zu. Ja, hier haben wir jetzt eine Definition aus der Wikipedia. Die will ich jetzt nicht erläutern im Detail durchgehen. Im Grunde genommen wird das meiste bestätigt aus der Definition von UFO. Interessant fand ich, dass das Wort offenbar auf Karl Steinbuch, einem Mitarbeiter der Standard Electric Lorenz-Gruppe zugehen soll, 1957 erstmals verwendet hat. Ich hatte das zweite Mal gefunden, auch seinen Neffen kennenzulernen. Dafür rufe ich Station von mir. Ja, gebraucht ist eine Veröffentlichung bei einer Kartenbearbeitungsanlage, das ist ein Ausfällsplan vorgestellt. Abgegebene Wunde, gab es hier auch mal in Leipzig einen Standort für Quelle, interessanterweise zu senden. Ja, dann gab es ein internationales Bürokon in Dresden, auch nicht kam von mir, am 26. Februar 1968, weil da hat sich das Wort Informatik als Bezeichnung für Wissenschaft, ein russisches Vorbild, auch zum deutschen Sprachraum durchgesetzt. Im Moment haben wir eine Entwicklung, da wird auch im Englischen Abzug Informatics gesagt. Ja, aber dahin wird doch das Computer Science. Das ist ganz klar Informatics. Ja, im Grunde genommen, warte mal das, was wir schon gehört haben, ja, Informatik ist heute überall drin. Die meisten Artikel sind heute Informatik da. Anwendliche Gegenstände, Unterhaltungselektronik, Geschmieden, mit den Haushaltsgeräten, werden Küchen jetzt aus einem eigenen versteckten Mikroprozessor. Ja. Also Waschmaschine, Mikroprozessor, ohne den Format. Nichts mehr. Was auch interessant ist, große Datenmengen erarbeitet und Informatik eben häufig Start, um die Kommunikation zwischen Menschen zu erreichen und Informationen zu haben. Beispiel dafür ist die Wikipedia selbst. Die ältere Zahl 2010, wenn ungefähr 50.000 Anwender zu Autoren und Unternehmen von bis zu interessant ist hier die Klassifikation der Informatik als formale Grundlage Wissenschaft, ähnlich der Mathematik. Von insofern hat es natürlich grundlegende Bedeutung für die Wissenschaft. Hier ist es vielleicht sagen, fast mal die Mathematik als wissenschaftliche Formal denkbar. So konzentriert sich die Informatik auf das Formal Realisierbar. Also soll die Informatik, muss so charakterisieren, man muss da auch was ausmachen, damit das ins Bauwerk. Also es gäbe bestimmt viele Informatiker, die sagen, nee, ich denke auch grundsätzlich nach, viele Mathematiker sagen, ich bin aber sehr anwendungsorientiert. Ja. Es gibt dann noch einige Fragestellungen, ja, etwa zum Thema Berechenbarkeit, die starken philosophischen Fragen. Ja, hier die Definition der Gesellschaft der Informatik in Deutschland. Und ich will einfach mal hier noch abgeben: Informatik ist eine Basis- und Querschnittsdisziplin ihre Grundlagen aus der Mathematik und den Ingenieurwissenschaften ziehen. Und in einem Lebensmittel. Ich denke, das ist eine recht gute Faktendefinition, die das Wesentliche sagt. Und was wir weiter oben sehen, ist, Informatik ist natürlich die systematische Wissenschaft, hat ja auch Interessierung abzielt. Es ist auch eine Ingenieurswissenschaft, ja. Also Ingenieure sind die Leute, die heute brauchen, wirklich brauchen, Maschinen bauen. Sind etwas daran zu funktionieren, bescheidene Künstler, sondern Informatik ist auch die Grundlage und ein System der Wissenschaft. Und ja, das Verstehen der Informatik wird auch experimentell gearbeitet. Tatsächlich in Informatik, wie zum Beispiel die Theorie, der Physik, der Chemie, der Psychologie, experimentell gearbeitet. Das ist beispielsweise etwas, was ich mit meinen Mitarbeitern zusammen mit der Forschung beraten habe. Also das ist sehr stark experimentell aufgeschrieben. Ja, Balzer befasst sich auch mit der Informatik. Es ist immer schwer, die Informatik einzuordnen. In der Naturwissenschaft ist es nicht wirklich. Es ist auch nicht wirklich ein Geisteswissenschaft. Also sagt Informatik, das könnte eigentlich von der eigenen Schublade ist ein Strukturwissenschaft. Gut, die kann man über alles rechtlich streiten. Hier an der Leitung so, die Informatik selbst, die zehn Windbrecher, das sind die Naturwissenschaften, das war auch mal ein Naturwissenschaften. Die Wirtschaftsinformatik ist in der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät drin. Und sehen somit den Geist- und Gesellschaftswissenschaften. Das ist dann in Leipzig, ich sagte das gerade 10. Und jetzt Gefühl legen, man kann sehr praktisch diskutieren, damit Leute auch in unterschiedlichen Einrichtungen kommen. Und sie sollten sich hier anfangen. Nochmal selbst ein bisschen informieren, einfach überlegen, wo wir uns einbauen wollen. Ja, womit befasst sich Informatik? Was sind so Ihre Forschungsgegenstände im Durchschnittsbereich? Einmal ganz klar Hardware. Also das hier. Software, das, was da drin ist. Aber jetzt kommt es. Auch Organisationsstrukturen. Ja, also Organisationsstrukturen sind auch das, was ich vorhin sagte. Wir haben die Telefonzentrale, wir haben die Unterhalter drin. Und hier ändert sich was. Durch das Einführen von harten Software müssen wir zwangsläufig auch zu neuen Organisationsstrukturen und neuen Prozessen machen. man spielt auf dem Ork weg. Das sieht aus, auf dem Ork. Ja, und schlussendlich haben wir Münzer, Anwender. Das darf man nicht unterschätzen. Stellen Sie sich mal irgendein Messer vor, ja, ein Haus aufgebaut. Wenn das Messer so gebaut ist, dass Sie sich bei jeder zweiten Verwendung des Messers irgendwie schneiden, werden Sie das Messer wahrscheinlich nicht mehr benutzen. Das werfen Sie vielleicht weg. Sie verschenken es vielleicht. Aber so, bei Software haben wir heute Fehlfache. Das gibt gerade Sie in irgendeinem Sinne zu tun. Ja. Dass Sie uns aber dabei ein bisschen ärgern oder nerven. Ja. Das ist gerade im Moment das Problem Windows 8.1. Ich gebe das mal zu. Ja. Ich will einfach mal ein Programm starten. Das ist dafür alles übersichtlich hier. Machen wir Kunden, kennen vielleicht mit Windows 7, mit Berlin, das ist welche gibt, zeige ich nicht. Und Windows 8.1, ja, dann muss ich erst unten den Knopf drücken, dann kommt hier so eine riesen Auflistung von Programmen, ja, alles hauptsächlich groß geschrieben. Das ist schön, das kann man vielleicht schon mal wieder entfernen. Und da muss ich noch gucken, ja, und dann darf ich nur eine Möglichkeit, das umzuarrangieren. Kürzlich das Herz. Ja. Von meinem Windows 8.1, im Gegensatz zu sehen will, beglückt mich auch täglich im Wesen zu abstürzen. Das ist nur eingeschränkt. Ja. Wenn ich schon das Abhängige bin, aufzusetzen, dann hätte ich nicht schon so. Aber das ist ein Schatz. Das ist ein Schatz. Ich habe gestern versucht, meine Digitale Technologies. Also, da beschäftigt man sich damit, kann man Forschung betreiben und Einsätze von Humus. Während des starken Geistes. Was kommt überhaupt nun in die Frage? Ja, und schließlich noch den Verhalten in der Gesellschaft. Ja, nun sehen Sie, da gibt es jetzt eine Reihe von Nachbarwissenschaften. Und das gehört in Mathematik, Elektrotechnik, Physik. Und hier ja, die Informatik, das sind Wissenschaften. Und da haben wir noch Sachen, Physik, Physiologie, Chemie und so weiter. Und ein bisschen zur Mathematik. Das ist tatsächlich so. Das Rechnen. Und das klingt jetzt sehr anspruchsvoll, was ein wirklich sein kann, weil wir mich hören, aber es ist vor allen Dingen Rechnen mit Supercomputern. Und es gibt tatsächlich viele Bereiche der Mathematik, die könnten ohne den Einsatz von extrem schnellen Rechnen gar nicht mehr erschlossen werden. Und das ist jetzt kommen wir zur Wirtschaftsinformatik. Hier geht es jetzt speziell um rechnerische Informationssysteme in der Wirtschaft. Ja, also man könnte fast sagen, das ist so wie allgemeine Informatik bezogen auf wirtschaftliche und administrative Bereiche. Ja, die Wirtschaftsinformatik ist auf der einen Seite eine reale Wissenschaft. Beeilen Sie sich mit den Analysen der Wirklichkeit. Ja, so eine Firma, die gibt es ja nicht. Und eine Verwaltung gibt es auch. Sie ist aber auch eine formale Wissenschaft, weil es darum geht, Informationssysteme zu beschreiben, zu erklären, ihr Verhalten vorherzusagen und sie auch zu gestalten. Und sie ist auch eine Ingenieurswissenschaft. Informationssysteme zu gestalten, müssen wir eine Konstruktionssystematik erfolgen. Wenn ich keine Ahnung habe, solche Systeme baue, die als rechengestützte Informationssysteme davon schon eingesetzt werden, dann gehe ich ganz schlecht nach. Es muss nachvollziehbar sein, es muss verlässlich sein und es muss wiederholbar sein. Dann ja, jetzt noch ein bisschen zu wissenschaftlichen Methoden, Informatik, Wirtschaftsinformatik. Und beides findet ja an der Universität statt. An der Universität findet Forschung und Lehre statt. Forschung und Lehre ist so das Wissenschaft. Ja, was ist denn überhaupt Wissenschaft? Auch hier wiederum eine gute Definition aus der Wikipedia. Ich lese einfach nur Wissenschaft. Ist die Erweiterung des Wissens durch Forschung, das Weitergabe und Lehre der Gesellschaft für historische Dienste zu erahnen, indem dies organisiert betrieben wird, sowie die Gesamtheit bezogen auf den Wissen. Okay, also Wissenschaft ist einmal, wir haben schon Wissen, das müssen wir irgendwann machen, aufnehmen, zugänglich machen. Aber dieses Wissen ist nicht abgeschlossen. Es wird immer wieder kritisch geprüft und im Realfall erweitert. So, dazu brauchen wir Forschung, eine kritische Überprüfung. Wir brauchen aber auch Lehre, um das Wissen zu bewahren und um Nachwuchswissenschaftler und Wissenschaftler zu bringen. Ja, überhaupt erstmal die Grundlage des Vorbildes für Forschung. Und auch ganz wichtig, wir brauchen diesen gesellschaftlichen, historischen und institutionellen Rahmen. Ja, ich selbst habe für meinen Teil auch die Manu locker aufgehört. Für ganz erwähnt, ich habe meine Präsentation gesetzt, zu Hause in meinem Kämmerchen geforscht. Ja. Aber das ist alles sehr beschränkt. Irgendwann tauchen sie ganz, ganz, ganz dringend in Kontakt zu anderen Menschen. Sie brauchen Zugang zu Forschungsmitteln, sie brauchen Zugang zu Geräten. Weil wenn Sie ein bisschen weitergehen wollen, ja, im Haushalt so ich im Moment als Publikum. Und ohne allein geht das nicht. Ja, dann würde ich für meine Bescheid geschrieben haben. Und Frage ist, wer bezahlt das hier? Ja, das hier bezahlt der Steuerzahler. Und den Steuerzahler, der Staat, also das ist ein sehr komplexes Gebilde. Und wenn der Politik also nicht klar ist und Nutzen von Hochschulen besteht, dann könnte es sein, dass die Politik einfach ein bisschen zu sehr Also, das ist immer ganz, ganz wichtig, dass wir diese Gewächs- und Wirkung verstehen. Wir werden ausgehen. Und was hält die Gesellschaft dafür zurück? Dann, das sind Professoren und Professoren in einer besonderen Weise freigestellt für die Wissenschaftsfreiheit. Also, ich habe niemanden, der mir persönlich sagt, vorstellt, dass. Das ist ein normaler Arbeitsmodell. Da haben die Chef und der Chef. Ja. Und die sagen denen, du machst jetzt das. Das sind Leiter. Und das sind eben Professoren und Professoren nicht. Die sind Forschungsangelegenheiten, nicht Weisungsangelegenheiten. Aber wird auch klar, darin steckt ein Vertrauensvorschuss. Also, wenn wir jemanden einstellen und der freut sich dann an seine Rede und tut nichts mehr dran, dann ist das sehr übel. Ja. Es braucht eigentlich für sich besser. Ja. So was sollte man vermeiden. Und natürlich wird dann die Wissenschaft auch noch angepasst. Und Studenten, wenn der Prof oder der Professor den nichts erzählt, kommen auch nicht. Und ich denke, das ist noch klar. Ja, also diese gesellschaftlichen Anliegen, die darf man nicht vernachlässigen. Vielleicht auch nur einen kleinen Punkt. Man könnte ja jetzt dahingehen, so zwei Stunden zusammen. Sie alle, die hier sitzen, dass man sagt, der Staat hat kein Geld mehr, ist ja heute so, und deswegen sollen Sponsoren gewonnen werden. Ja. Also wir sind hier zum Glück noch in der Universität Leipzig, nicht der Darmstadt University oder so anderen Universitäten, ja. Aber zum Teil wird hier auch schon ein sehr intensives Marketing bis hin zum Ausverkauf der Wissenschaft gesehen. Und dann ist tatsächlich auch die Frage eigentlich, ja, inwieweit ist diese Wissenschaft noch ein kleines Beispiel, das war mal an einer privaten Hochschule, an der die Studierenden Studiengebühren zahlen mussten. Ja. Das hat mir gar kein Vergnügen bereitet, denn ich hatte dennoch das Problem, dass Studierende nicht richtig mitgemacht haben, einen hat spannend durchmachen lassen, weil ich sage, so jetzt ist es nicht mehr, jetzt geht es nicht mehr. Daraufhin bekam ich eine Abonnenten das ist Funde, der muss verdient werden. Sehen Sie, dass ich das bis heute genieße? Weil Studenten möchten das. Das finde ich gut. Okay, machen wir hier ein bisschen weiter. Ganz, ganz wichtig bei der Forschung ist natürlich die ökologische Suche. Ja? Also wenn ich nach einer zufällig suche, dann ist nicht die Wahrscheinlichkeit ausreichend groß, dass sie erfolgreich sind. Also Wissenschaft, Forschung, Meister, man befasst sich mit den Unbekannten, mit den nicht so ganz vorhersehbaren. Deswegen kann man hier nicht sagen, das ist eine perfekte Suche. Aber es gibt so ein paar Kriterien, die sollten eingehalten werden, da haben Sie ein bisschen was dazu. Und ganz, ganz, ganz wichtig, das merken Sie sich bitte bis unter Ende der Zivilisten Jürgen. Die systematische Dokumentation. Ja. Nur das, was Sie ganz genau aufschreiben, können andere nachvollziehen. Ja, Sie können hier kommen und sagen, Mensch, ich habe ein tolles Demo gemacht. So und, so. Und dann wollen andere wissen, ja, stimmt das? Wo kann ich das nachlesen? Wie kann ich das nachfüllen? Dann sagen Sie, sorry, ich bin gerade nicht. Das können Sie vergessen. Das muss nachvollziehbar sein. Andere müssen dann wissen, was haben Sie gewusst, ja, was haben Sie getan, was waren die Bedingungen geführt, was kam dabei raus. Ohne den ist es nützlich. Und das nächste ist, ja, Sie müssen forschen und darüber schreiben und reden. Wenn Sie Ihre Forschungserkenntnisse nicht verbreiten, dann forschen Sie für die unterste Schreibtisch. Ich will nicht sagen für die Oma, das ist für mich eine Oma, oder für die Enkel forschen, die interessiert. Ja. So, ganz, ganz wichtig. Methodische Suche, systematische Dokumentation und Veröffentlichung. Was ist die Lehre hier? Weitergabe Grundlagen des wissenschaftlichen Forschens und Vermittlung eines Überblicks für das Wissen eines Forschungsumfelds, eines Forschungsfelds und den aktuellen Stand der Forschungsunterstützung. Aus diesen Bedingungen können Sie unheimlich viel ableiten. Sie können auch daraus ableiten, dass Sie in wissenschaftlichen Arbeiten immer hübsch, fein, säuberlich und genau angeben müssen, welche Quellen Sie verwenden. Gute Nachfrage. Wobei der sich in aller Angelegenheit genau wussten, was wir haben. Fragen aber auch. Und da kann ich Ihnen sagen, wenn man sich da halt erwischt, eine Schule, ist die Frage. Das wird für meine Verhältnisse, wenn zum Beispiel Masterstudium noch relativ milde Antwort, dass ich dann mal eine Abschlussarbeit durchkam, als Beispiel. Später gibt es einen Zug von Doktorfahrt, das hat man schon wieder in der Öffentlichkeit. Aber im Grunde genommen ist so ein Fall von Schulerei, kann schon leider nicht werden. Das ist eigentlich ein Fall, da könnte man schon nichts machen. Passiert ist nur, weil sagen wir es erkennen und welche Tragweite es ist, wenn man nicht angeht, welche Quellen man verwendet hat, welche Quellen man zitiert oder auch Gedanken. Es gibt das wörtliche Zitat, das wird mit Anführungszeichen und Kursiv gesetzt, das ist Zeit. Es gibt das gedankliche Zitat, auch da muss man auch generalisieren. Gut. Ja, schauen wir mal so ein bisschen in die Literatur rein. Das haben wir andere Leute dann gefasst, das ist Wissenschaft. Einer von denen ist zum Beispiel das Armin von Rascha, Philosophy of Science, a very short introduction, Oxford University. Das ist mal das Grundstein, Oxford, das ist eine Uni. Und a very short introduction. Ebenso wie der Weltpräsident und es wird gleich passen. Was sagt er? Er sagt, naja, wir haben, und das ist jetzt typisch, der Angelsächsische. Er sagt, es gibt intuitives Verständnis darüber, was Wissenschaften sind, Physik, Chemie, Geologie, das sind Sciences, also Wissenschaften. Und so was wie Kunstmusik und Biologie, das sind keine Wissenschaften. Die heißen im Englischen Humanities. Interessant. Ja. Wenn ich das jetzt hier Kolleginnen und Kollegen aus der Theologie erzählen würde, dann sagen wir, ja, weshalb für uns? Das ist falsch. Humanities als Wissenschaften ist das falsche Gesetz. Und wir sind Wissenschaftler, dann würden Sie Herren stehen. Sehen Sie sich selbst auch als Wissenschaftler. Im angelsächsischen Raum haben wir aber diese Unterscheidung zwischen Science und Humanities. Eines findet auch an Universitäten statt. Aber keinen Unterschied. Und jetzt kommt die Wissenschaftsphilosophie und sagt sich, ja, also wenn es jetzt so was gibt wie Wissenschaft oder Nichtwissenschaft, da muss es ja irgendwelche Merkmale geben, oder zumindest eines, dass sich alle Wissenschaften teilen. Und wenn das fehlt, dann ist es keine Wissenschaft. Ja. Das ist die Überlegung der Wissenschaft. Sie können es relativ leicht sagen bei Menschen, also Menschen, dann kann man sagen, gut, hat Kopf, Punkt, bei beiden Arme. Dann fällt es auf, da kann es schon ein bisschen weiter in den Krieg gehen. Dann hatten Sie, hoppla, ein gutes Unterscheidungskriterium. Dann kommen Sie vielleicht auf das EMU zu sprechen, also die Hauptanlagen. Und dort haben sie dann und genau so etwas sucht die Wissenschaftsphilosophie für die Wissenschaft. Und ich tue es wundern, sie hat bis heute keine klare Antwort darauf. Ja, sie stellt fest, das ist eine schwierige Frage mit unterschiedlichen Antworten. Warum? Es gibt auch Religionen. Ja, diese Religionen versuchen, die Welt zu verstehen, zu erklären. Die werden heute aber nicht als wissenschaftlich. Das haben sie ganz viele Religionen. Wenn sie dann mal aus Europa oder an weiter verpassen, das feststellen, ein Künstler als Religion ist immer zu versuchen, die Welt zu erklären. Dadurch geht was man gerade so zu handeln. Aber sie sind eine Wissenschaft. Und ein anderer Punkt, auch Geschichte, wäre dann eine Nicht-Wissenschaft. Schwer. Also bis heute keine klare Antwort darauf, was ist das gemeinsame Nachbar von Wissenschaft. Jetzt könnte man sagen, okay, es kommt gar nicht auf diese Gewährung. Es kommt auf die Forschungsmethode. Also kann man ja nicht so Erkenntnis messen. Und da kann man sagen, ja, da unterscheidet die Wissenschaft, die Rechtswissenschaften, der Physik haben die Experimenten, die Beobachtungen, und in den Sozialwissenschaften, da haben wir das Experiment und Beobachtungen. Ja, da haben wir auch die Wissenschaften, die sonst Entwicklungen angehört. Ja, auch nur zeitlang. Was hat das mit dem Mr. Mann? Und, was ja auch gesagt wird, ist, wir haben auf jeden Fall in Theorie eine Praxis. Ich kann ja experimentieren und beobachten, aber wenn ich jetzt irgendwie experimentiere und beobachte, ist das allein als Wissenschaftler nicht genug. Wer von Ihnen kocht sich ab und zu ein Frühstücksei? Das stimmt gar nicht mit dem Cholesterin. Da gibt es Leute, die sagen, wenn du so ein Frühstücksei, wo es ins Wasser gibt, anklickst. Richtig? Ja, wer von Ihnen wenigen piekst sein Frühstücksei an? Nee, braucht man nicht mehr. Ah, so wird es doch mehr. Wer piekst das auch schon an? Nee, man muss es nicht anpieksen. Haben Sie schon mal man muss es nicht anpieksen. Gemacht, so mit Holz, dann piekst sich mal an, warum mal nicht, wenn man doch auch selbst oder kaputt geht. Genauso wie auch Cholesterin unerheblich ist. Also, wenn ich hier alt bin, es hat keinen Einfluss auf Cholesterin. Ja, das kann man mal feststellen. Das ist Wissenschaft. Meine Beobachtung war, Anpieksen bringt nichts. Ja. Es gibt Eier, die einfach kaputt. Meine Eier gehen trotzdem auch kaputt beim Kochen. Egal, was ich mache. Ist das deswegen jetzt schon eine Wissenschaft? Einpieksen. Experiment und Beobachtung. Mit Physik und Chemie. Was wir brauchen, sind Theorien, die uns Ergebnisse von Experimenten und die Ergebnisse von Beobachtungen erklären. Und ich glaube, es wird ein ganz Springfield zu spielen. Also, ich glaube, es wird ein ganz Springfield zu spielen. Was will ich denn so? Ich spiele jetzt Springfield. Das ist mein CSU will Koalitionsverhandlungen. Schaffen Sie ja nicht. Und Schritt 2 ist eigentlich, das möchte man gerne erklären. Wieso kriegt diese Scheiße bei Samsung nicht anzeigen? Das heißt, Sie können durchaus wissenschaftlich arbeiten, wenn Sie erstmal auch das bescheiden. Das nächste ist, dass man sich interessiert, wie funktioniert das denn? Das ist das Erklären. Ja? Das macht es dann bei den Eiern schon ein bisschen schwieriger. Ich hatte die Diskussion auch mit einem wissenschaftlichen Mitarbeiter von mir geführt, wenn man dann dies nicht hier sondern ja. Und ja, dann Kitting geschickt, also den Link auch wo es tatsächlich in der Wissenschaft um gab es den Hinweis an dieses Gemix. Und da haben wir sehr einfach. Was gerade die Aufnahme? Natürlich gibt es dann auch noch so ein ja, was? Ein Wissenschaftsphilosoph, Politphilosoph, war zur Vereinigung vor. Und das ist auch einer, der hat den Verbindung so beeindruckt. Er hat den sogenannten 18.17. Mensch. Und der fügt jetzt noch was dazu. Er sagt, okay, wir brauchen sowas wie Beobachtung, Experimente, Theorien, etc. Aber ganz wichtig, eine wissenschaftliche Theorie ist es nur dann, wenn die Theorie im Prinzip belegbar ist. Und wenn eine Theorie nicht widerlegbar ist, dann ist es keine Wissenschaft. Das war so die Herausforderung von Popper. Und von der Grundlage haben wir gesagt, das müssen wir bestimmt alles wissen. Wittgenstein eingeführt wurde. Und zwar gibt es sehr interessantes Beispiel. Mit geschneidert sagt man hin, naja, wir alle kennen den Begriff Spiel. Ja, Spiel. Wir alle wissen, was ein Spiel ist. Ja, die meisten haben es gesprochen, manche nicht. Sind das die Schnappbildchen? Nee. Aber es gibt auch für den Spiel keine definierende Menge von Merkmalen. Ja, da kann ich sagen, wenn genau das nach man weiß, das ist geschehen, genau das nach man weiß. Stattdessen haben wir lose, komplette Bündel von Merkmalen, die viele Spiele teilen. Aber es kann sein, dass man einzelne bestimmte Spiele, all diese Merkmale fehlen, und trotzdem sind es nennen es auch Beispiel Stuhl. Ja, das hier sind Stühle. Ja, diese Stühle haben ja nicht wirklich Füße. Das ist ja Rückenlehnen. Es gibt auch Schüler, die haben keine Rückenlehnen. Dazu zum einen Klotz kann ein Schuh sein. Also ein Schuh kann ein Schuh sein. Dann ist es auch sehr schwierig, schon mal bei einer zu sagen, was ist gemeinsam. Und genauso ist es schon. Ja, dann haben wir noch einen anderen Wissenschaftsphilosophen, Karl Liebknecht, der sagt, okay, also wir können es ja jetzt genau daran fassen, was Wissenschaft ist, für die Konsistenz heraus, der war eine Möglichkeit. Wir können auch sagen, Wissenschaft muss einen Zweck erfüllen. Und zwar, was wir von der Wissenschaft haben, ist und worauf können wir uns zurück? Das können wir darauf zurück, dass die Wissenschaft auf Erfahrung stützt. Und das kann die Gemeindevertrage aufwerfen, wie sich dann Theorien und Theorien auf Erfahrung stützen lassen. Und das ist eigentlich ein Problem, ist also die Schaffenheit empirischer Prüfungen und Bestätigungen in der Wissenschaft. Und damit kommt man zu der Auffassung, dass es sagt, wichtig ist unsere Art und Weise des Vorgehens, in der wir das Wissen gewinnen. Und hier werden zwei fundamentale Methoden verschieden, nämlich die induktive Methode und die hypothetisch-deduktive Methode. Und die schauen wir uns jetzt mal an. Die induktive Methode hat im Kern die Induktion als Schlussfolgerung aus Beobachtung. Da ist unsere Geschichte. Ich habe noch nicht geschlafen. Der unterhält sich mit anderen. Kommt es vor. Ich ficken dich, wenn das passiert. Und der Schlussfolger, der daraus allerdings schwarz. Das ist ja typisch. Also alle Radraten hat er gar nicht gesehen. Kann er auch künftig von Rahmen sehen. Und Rahmen kann er auch mal fix sein. Aber auch davon geht er nicht mehr, alles schwarz. Der Philosoph Francis Bacon hat eine auf der Induktion entwickelt. Was er jetzt noch sagt, ist ganz, ganz, ganz wichtig, wir müssen ja beobachten, um uns die Schlussfolgerung zu beobachten. Er hat gesagt, wir müssen nur vorurteilsfrei beobachten. Sorgfältig und systematisch. Jetzt könnte man fragen, wo ganz frei, was ist denn so ein Vorurteil? Also, wir müssen sagen, so ein Vorurteil hängt bereits mit der Brille an. Ja, das ist ein Vorurteil. Kannst du mir das jetzt nicht glauben? Was hat kaum sich noch nicht Brille durchzuschauen? Ja, das macht nichts. Ja. Dann berichten Sie mal, was Sie jetzt sehen. Sie sehen nichts. Nichts, alles gut. Ja, ja. Nicht über dich. Ich frage ihn. Tja, was heißt das? Sie können die Welt durch die rosa rote Brille betrachten, aber nicht wirklich. So was mache ich nicht. Das liegt in der Brille nach oben. dann bestimmt hier Boah, da hinten hat sich angemeldet. Ich glaube für mich. Also, das kann kein Mensch mehr sehen, so. Sprich, da können wir noch so vorportalsfrei systematisch die Rücken beobachten. Wir werden keine Quanten sehen. Und deswegen kommt es ja extrem auf die Art und Weise an, wie das Ganze überprüft wird. Ja? Also, was bei Bacon noch so war: Schwerpunkt auf Beobachtung und der Wind und Abschneidung und Induktion, kehrt sich jetzt hier genau um. Ja? Also, in der hypothetisch-deduktiven Methode, da ist es sogar, kann sich auch tatsächlich mit meinen oder anderen Möglichkeiten entspannen. Das ist okay. Wir müssen nicht genau so machen, kann man systematisch und so weiter. Aber jetzt kommt es darauf an, dass Sie diese Idee ganz kritisch überprüfen. Das ist der Punkt. Und was auch sagen muss, es ist in der Bekannte aus der Logik, man kann eine falsche Annahme haben, aber daraus trotzdem welche Schluss ziehen. Und darauf kommt es an, dieser Schlussdenken ist so ganz drin. Ja, wenn wir jetzt aber nicht die Beobachtungsbegriffe zulassen, fangen wir uns auch wieder Schwierigkeiten bei dieser Beobachtungsbegriffe ein. Ja, was wir einfach mit tun können, ist, wir können theoretische Behauptungen gar nicht mehr direkt erfahren. Und was wir jetzt tun müssen, ist, dann müssen wir in der Prüfung aus solchen Behauptungen Oberfahrkonsequenzen ableiten. Das heißt, wir unterstellen hypothetisch die Möglichkeit, wir untersuchen definitiv, welche Folgen dies für die Möglichkeit hätten. Und nochmal, Umstände der Hypothese und Bildung verlieren damit Bedeutsamkeit in den Induktionismus zu haben. So, und Popper ist jetzt als kritischer Welcher Name den Zipp, ey. Das war nett. Das ist völlig wurscht. Wenn du die nicht schickst mir einfach, guck's mir mal an. Nein. Von meinem Stuhl gehört ein Foto. Zu weit raus. Echt, also nee. Das ist trotzdem, dass wir nicht einfach nur So, jetzt kommt es. Also wir hatten in der Vergangenheit Induktion, heute das als modernere Methode hypothetisch induktiv erarbeitet. Wenn Sie sich aber Wissenschaft anschauen, was heute passiert, werden Sie feststellen, die ist immer noch enorm stark am Induktionsmodell. Also häufig haben wir einfach immer sehr vorteilsfrei systematisch und so weiter beobachten. Obwohl wir ja eigentlich ein Popper wissen müssen, so relevant ist das gar nicht. Das ist nicht völlig unbedeutsam, aber nicht gewisses Mittel ist auch gut. Hat sich heute aber nicht so ganz gesetzt. Zeigt auch ein Armes in der Ja, so ein kleiner Exkurs, den ich sehr schön finde. Ja, die Physik sagt uns ja, die Welt aufgebaut ist aus Molekülen, Atomen und so weiter. Und Popper hat gesagt, ja, als Wissenschaftsphilosoph unterscheidet er auch die Welt, was haben sie genau unterscheidet. Und er sagt, wir sind Teilwelten. Die Teilwelten sind die Wechselwirkungen. Der Welt 1 ordnet er alle Materialien zu. Und da beginnt der Gefühl, die Zustände, die Vorgänge, das nennt er physische. Ja. Also das sind alle Dinge, die objektiv, das heißt, nicht existieren. Dann ist auch der Gegensatz der Welt 2. Das ist die Welt der bewussten, vielleicht unbewussten Erlebnisse, vorhanden ist, die psychische. Also wir haben die objektive Außenwelt und wir haben eine subjektive Innenwelt, die psychische Welt. Das haben wir auch nicht. Das Wort war, der will ich dann auch hier und so ein schönes Hörbuch. Also der glaubt, dass er nur ein Träum ist. Und damit gibt es in seinem Mund eine solche Welt. Und dann sagt er, haben wir noch eine Welt. Kein. Die Welt Kein ist die Welt objektiven Punkte des menschlichen Geistes. Also alles, worüber wir nachdenken, in unserer zwei, und wo wir aufgrund des Nachdenkens etwas schaffen, das ist zu tun. Das ist okay, wie zum Beispiel Autos und Zahlenbürsten. Ich werde da drei an. Aber es sind auch physische Objekte. Somit können wir auch gleichzeitig die Welt eins haben. Dann gibt es aber auch Dinge, die gehören nur der Welt Kein. Zum Beispiel die Goldbachsche Vermutung, dass jede Kanalzahl größer als 2 als Summe zweier Primzahlen geschrieben werden kann. Also ganz viel aus der Mathematik gehört zu dieser Welt. Und nur zu dieser Welt. Da die Zahlenlösung gehört zu 3, aber auch zu 1. Okay. Das ist vom philosophischen Standpunkt her sehr interessant. Damit auch ein gutes Stückchen weitergekommen, wenn ich mal so ansatzweise so, jetzt haben wir aber auch die Situation, dass die hypothetisch-deduktiven Prüfungen kritisch gefragt werden. Und hier zeigt zum Beispiel hier die Grenzen. Der sagt, naja, viele hypothetisch-deduktiven Methoden sind Unsicherheit. Also wenn so hypothetisch-deduktive Arbeit der Wissenschaftler sagt, ich denke jetzt mal, die Hypothese einer grafischen Spannung aus, dann kann er zwar viele Experimente durchführen, ja, und er schafft es alle nicht, diese Hypothese zu widerlegen, trotzdem hat er keine hundertprozentige Sicherheit dafür, dass die Hypothese stimmt. Umgekehrt haben wir das mitbekommen von der scheinbaren Widerlegung von Newtons Theorie der Planetenbahn, die dann aber auch hier bei der Festhaltung der Theorie nicht, die dann doch nochmal bestätigt wurde. Das heißt, auch wenn scheinbar eine Theorie widerlegt wird, hat es hier mit Wahrscheinlichkeit zu tun. Und da sagt dann die Helden, naja, da haben wir Schwierigkeiten. Wir können also weder schlüssig beweisen, das ist grundsätzlich ausgeschlossen. Ja. Wir können aber auch nicht nur wirklich schlüssig widerlegen. Logisch gesehen haben wir grundsätzlich das Problem, dass aus falschen auf widersprüchlichen Annahmen dieselben korrekten Schlüsse gezogen werden. Das heißt, das, was vorne angeht, das kann falsch sein. Das, was man aus Schlussfolgerung hat, kann prinzipiell richtig sein. Das ist schwierig. Ja? Da hat man auch lange Zeit die Diskussion zwischen geozentrischen und heliozentrischen Weltbild. Also das eine Weltbild ist das, sagt, im Mittelpunkt des Planetensystems ist die Erde. Ja. Und dann heißen die Kurse rund der Erde, Merkur, Venus, Sonne, Uranus, Jupiter, Saturn. Und dann das heliozentrische Weltbild, Sonne, dann kommt Merkur, Venus, Erde, Mars, Jupiter, Saturn. Was? Okay. Zu klein, ja. Das Verrückte ist, man kann für beide Weltbilder Mathematik ist ein Fall des geozentrischen Weltbilds nur ein bisschen komplexer, weil wir noch eine bezügliche Theorie haben, die dann erklärt, warum die Planeten im Himmel so merkwürdig waren. Scheiße. Aber es geht. Ja. Wo hast du das her? Kann man inzwischen den beiden Ja. Das heißt, so eine Hypothese kann man in der Regel niemals isoliert prüfen, sondern man kann sich immer nur mit Hypothesen geflechtet prüfen. Und das macht das Ganze nochmal so. Und dann haben wir das Problem, furchtbare Begriff der mensurellen Theorie. Die schränkt die Prüfung weiter ein. Warum? Das ist der Kern des Problems. Die Theorie geht hier ins Unendliche. Wie auch immer. ist denn schon da hin? Also, stellen Sie sich mal vor, Sie interessieren sich. Ich wollte gerne eine Kopie davon. Und, das können wir also jetzt tun. Oder auf jeden Fall. Wir spannen uns. Wir haben die Kopie. Wir wollen das erforschen. Was könnten Sie noch tun? Das ist Aufgabe, das ist immer schlechte Not. Überlegen Sie sich das auch an. Wir könnten andere Fragen, das ist einfach Hunger. Und Sie könnten auch nicht so lange halten. Ja, weil Ihre Augen sehen ja nur die optischen Licht. Das ist deine Chance. Ja. Gott sei Dank. Das will ich gar nicht wissen. Echt mal nicht. Das will ich nicht wissen. Funktioniert aber. Oh, jetzt hat er irgendwelche Bilder. Nee, ich will es nicht sehen. Okay. Was ist das denn? Das ist wie ein Autounfall. Kratzen hypothetisch deduktiver Prüfung. Was ist das bitte? Weil das Ganze. Ja, mal vorbei scheinen. Noch 30 Minuten. Du kannst ja jederzeit gehen. Ja, aber da hat man es ja eh gleich in der Darm. Ganz so kaputt. Das ist ein Problem. Sie haben eine Theorie, was für Theorien heraushalten, was ich nachweisen. Wie viele Folien geht der heute auf Vortrag noch? Ich habe keine Ahnung. Stimmt 40. Mit 34. Ja, dann kommen wir zum Schluss noch ein bisschen auf. Was hat das damit mit, was hat das mit Informatik zu tun? Können wir nicht irgendwann mal was berichten? Vom Wartek lernen, nicht über Wissenschaft. Kannst du auch. Es ist noch nicht besser geworden. Grüß Sie schon. Das ist ein Kartoffel. das kann auch gut sein. Also, das ist ein bisschen der Kerl, was Handy dort beschreitet. Ja, ich jetzt nicht wirklich nicht. Hast du mir schon geschickt gestern? Doch, hast du was. Das ist der Spiegelfoto. Da geht es auch um eine Lösung schwierigster Wissenschaftlicher Frage. Ich habe doch Spiegelfoto. Also, so ist es ein Handabschluss. Und dann dauert es, was kostet. Hauptsache, machst du nicht. Die Kriterien von Ingenieuren sind deutlich einfacher. Ja. Ist das nicht kaufen wollen. So eingeschränkt ist auch Hinweis, aber trotzdem noch sehr viel ist. Domänenspezifische Infrastruktur und Funktionsmodelle. Das ist der letzte Punkt. Oh Gott. Ich glaube, ich werde sowas von durch diese Prüfung verwendet. Genau. Ich glaube, wie viel hier noch schlafen? Wie viel hier noch? Schreibt doch hoffentlich keinen Schnitt, oder? Nein, ich mag das nicht. Sind die 17 oder so? Oh. Ich sehe mich zu gratulieren. Öffentliches Recht, ja. Mathe. Was stimmt ja, da passt ja eigentlich zu heute. Ach nee, ich hab. Das Nebenfach hab ich nicht mit. Ich hab das ja ins Grunde gemacht. Ich hab das mit. Ich hab das nicht hier groß. Das ist total geil. Ich hab schon die erste Zeit da gewesen. Das ist total geil. Schlimm, oder? Das ist in deinem Kopf. Viel Spaß. Dann geh doch mit Kinder nachher noch zu leben, also kauft ihr das. Ja. Wollen wir jetzt mal Pause machen kurz, oder? Zum ersten Raum. Was? Zum ersten Raum und dann Pause. Na, geht euch was voraus und dann Raum. Okay. Ich brauche ein bisschen wach werden. Ich habe 15 Cent auf meiner Karte. Also ich muss einfach zur Sparkasse, oder? Gibt es eigentlich vielleicht bist du auch Kaffee? Ja, ich denke mal schon. Dann nehme ich mir einfach einen Kaffee mit. Hast du noch Geld auf der Karte? Ich habe 2 Euro von den 10 Euro, die ich drauf hatte, irgendwie verbraucht. Ich muss mal 50 Euro draufpacken, glaube ich. Zählt eine Woche. Zählt eine Woche nur? Keine 2. 5 Euro jeden Tag muss ich schon rechnen. Außer Dienstag. Stimmt, Dienstag ist sicher hier nicht. Ja, diese große 5 Euro, du gehst dann nur zur Mensa was essen, oder nicht? Ja, wenn ich dann mal noch was Nachtischmäßiges nehme, ist das nur 5 Euro. Naja, was sagen wir jetzt? Oh, Gott, das Zahlen, geht es um Akten. Wenn es jetzt interessanter wird, ich weiß nicht, was ich zu hören. Schlimmer. Eine Katastrophe, was der macht. Ich habe noch 4 Folien, 6 Minuten. Und Beispiel. Wer ist das? Und wie sagen wir? Also alles, was hier in Wirtschaft passiert, muss wenigstens eine dieser 4 Kategorien sein. Ja. Also in dem Namen finde ich jemanden. Das Ganze weg. Oder du kannst definitiv nicht mal. Und jetzt sagen die, okay, diese Abteilung entstehen in 2 Designprozessen. Einmal durch die Abstellung, ja, Idee ist so, dass die Leute angeben, ziehen eine gewisse Art Wrack gewinnen, ein bisschen nicht knicken, belösen oder gar nicht belösen, Probleme lösen. Und das nächste ist, dass dann nützlich hat, dass der Wrack zur Problemlösung verwehrt. Und dann ist natürlich häufig auch das Problem, dass, sorry, das musste raus. Was hast du eigentlich für Gesprächsthemen mit deiner Schwester? Das ist sehr traurig. Ich sehe, deine Schwester. Das ist, die sieht man nicht von da. Alles klar. Was ist jetzt für ein Zinkinabo? Er hat gesagt, er muss sein Handy nicht unter den Tisch verstecken, weil man sieht es ja eh. Gut, oder? Hab ich. Sie sind wirklich. Das ich mir zu Hause nochmal an, die drei, vier Sätze kennen. Das markierst du dir immer und dann fängst du dich da und dann lernst du das irgendwann vor der Prüfung auswendig. Das kannst du den Tag vorher durchlesen, weißt du das auch. Ja. Das ist Katze, nee. Ich würde auch gerne mal Freunde, die Zeit haben, während einer Vorlesung was rumzutippen oder so. Ich hätte auch gerne mal Freunde, die die ganze Zeit haben, mit mir sich zu unterhalten, die WhatsApp, die keinen Job haben und so. Die rufen mich alle erst um 23 Uhr an. Ja. Nee, komm, Pause.